Hallo, Jungen und Mädchen. Damit ihr uns und die frohen Stunden mit dem, was ihr dort gehört und gesehen habt, nicht so schnell vergesst, kommen wir noch einmal zu euch. Also, viel Freude! Nie mehr, nie mehr, er gedenkt der Schuld, nie mehr. Oh, wie schön ist auch das Leben, alles ist vergeben, Gott gedenkt der Schuld, nie mehr. Nie mehr, nie mehr, er gedenkt der Schuld, nie mehr. Nun bin ich auch sein Kind und er gedenkt meiner Sünd, nie mehr, nie mehr. Das gibt es nicht. Meinst du? Gott kann doch nicht einfach vergessen. Hast du schon mal etwas vergessen? Klar. Aber nicht, wenn mir einer was getan hat. Das vergesse ich nie. Wie kommst du denn gerade darauf? Wir haben doch gelernt, Sünde ist etwas Hässliches. Damit beleidigt man Gott. Und Gott nimmt dieses Hässliche sehr genau. Dann kann er es doch nicht vergessen. Gott gibt uns selbst die Antwort in seinem Wort. Weißt du, bei allem, was Gott angeht, müssen wir sein Wort fragen. Damit wir auch die richtige Antwort bekommen. In Jesaja 43, Vers 25 sagt er, Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Was ist der Unterschied zwischen Übertretungen und Sünden? Übertreten zeigt, ich habe eine Grenze überschritten, nämlich die göttliche Grenze zwischen Gut und Böse. Das tue ich in Gedanken, mit meinen Worten und mit der Tat. Wir Menschen verschieben diese Grenze gern, so wie es uns passt, und denken, wenn viele dasselbe tun, kann es nicht falsch sein. Das merkt ihr in der Schule auch schon. Manche Streiche sind wirklich gemein. Oft ist es uns nicht einmal klar, wann wir diese Grenze übertreten haben. Oder du willst das Richtige tun und hast keine Kraft dazu. Aber dann kann ich doch nichts dazu. Da erleben wir die Macht der Sünde. Genau übersetzt heißt Sünde Zielverfehlung. Wenn du einmal beim Scheibenschießen mitmachen darfst, muss ich genau in die Mitte zielen. Eben nicht. Denn die Kugel wird trotz ihrer Geschwindigkeit von der Schwerkraft der Erde angezogen und wird also etwas unterhalb der Mitte einschlagen. Diesen Unterschied zwischen dem genauen Zielen und dem tatsächlichen Treffen nennt die Bibel Zielverfehlung oder Sünde. Dann kann keiner so leben, wie Gott will? In Psalm 14 gibt Gott die Antwort. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und alles Mühen, alle Anstrengung nützt nichts. Ein Mädchen schrieb mutlos, es ist wie in einem Irrgarten. Man läuft hinein, aber findet nicht mehr heraus. Und eine andere? Dann will ich plötzlich nicht mehr. Aber Gott will. Er liebt jeden Menschen. Und weil keiner von sich aus zu ihm kommen kann, sandte er seinen Sohn Jesus Christus als Mensch auf diese Erde. Er war der Einzige, der Gottes Ziel erreichte. Er wurde versucht, so wie wir. Aber er blieb rein. Im 1. Petrusbrief lesen wir, er hat keine Sünde getan, noch ist Trug in seinem Munde gefunden worden. Als er gescholten wurde, schalt er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht. Er übergab es vielmehr dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden an seinem Leibe selbst an das Holz hinaufgetragen, damit wir von den Sünden loskämen. Ein Junge hörte in einer frohen Stunde diese Geschichte zum ersten Mal. Spontan unterbrach er, wenn Jesus meine Sünde getragen hat, brauche ich sie ja nicht mehr zu tragen. Eine Pause entstand. Geht das so einfach? Staunten die anderen. Die Bibel gibt die Antwort. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet. An Jesus glauben heißt sich auf ihn verlassen. Hör auf mit deinen Mühen und Anstrengen und bitte Gott, dir deine Sünden zu vergeben, weil Jesus für dich starb. Hör aber auch auf mit deinen Entschuldigungen. Ich kann ja nichts dafür. Oder die anderen haben angefangen. Denn die kann Gott nicht vergeben. Er hat versprochen, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen. Und er hält sein Versprechen auch bei dir. Danke ihm dafür. Danke ihm immer wieder. Und dann? Verlasse dich weiter auf Jesus Christus. Dieser mächtige Heiland ist nun in dein Leben gekommen als dein Herr und Heiland. Du kannst nun alles mit ihm besprechen, denn es geht ja weiter. Bist du bereit, ihm zu gehorchen? Er gibt dir die Kraft dazu, denn wir schaffen es einfach nicht. In Gottes Wort wirst du noch viel entdecken, das dir weiterhilft. Ein Indianer in Südamerika hatte um Vergebung gebeten und wollte Jesus Christus gehorchen. Einige Monate später besuchte ihn der Missionar und fragte, »Wie geht es dir jetzt?« »Ach, weißer Mann«, meinte der Braune, »ich habe das Gefühl, in mir kämpfen zwei Tiere, ein helles und ein dunkles.« »Und wer siegt?« Da leuchteten die dunklen Augen. »Der, dem ich am meisten zu fressen gebe.« Dieser Indianer hatte schon gelernt, je mehr ich das Wort Gottes lese und darüber nachdenke und danach lebe, desto häufiger kann ich im Kampf bestehen. Es ist nicht immer leicht, aber Jesus bleibt der Mächtige, denn Gottes Wort gilt.